Kapitel 7. Samstag, 22.50 Uhr. Arm in Arm gehen Patrick und Konstanze in der Karlsaue spazieren. Die Orangerie ist hell erleuchtet. Besucher warten vor dem Eingang. Die Führungen im Planetarium sind sehr beliebt. Patrick und Konstanze finden einen freien Platz auf der Terrasse des Restaurants. Sie bestellen Rotwein. Erinnerst du dich noch an letztes Jahr? Was meinst du genau? Fragt Konstanze mit einem Lächeln. Sie weiß natürlich, dass es sich um einen der Fälle des Privatdetektivs handelt. Es war im Juni, kurz vor der Eröffnung der Documenta. Vor der Orangerie fand eine kleine Party statt. Künstler hatten sich versammelt. Unter ihnen befand sich Kaspar Tisip, ein erfolgreicher Künstler. Ich wurde Zeuge eines Verbrechens. Ich war dabei, als Kaspar Tisip neben mir plötzlich zusammenbrach. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Künstlers feststellen. Es war schrecklich. Patrick sieht seine Freundin an. Eifersucht, Konkurrenzneid, Lügen, Verrat einer Freundschaft und ein schrecklicher Irrtum haben zum gewaltsamen Tod von Kaspar Tisip geführt. Aber lass uns in dieser schönen Nacht von schönen Dingen sprechen. Wollen wir uns das Marmorbad anschauen? Sagt Patrick. Hast du die Schlange davor gesehen? Da müssen wir ewig warten. Trinken wir lieber noch einen Wein, bietet Konstanze an. Einverstanden. Genießen wir die herrliche Nacht. Patrick zieht mit den Lippen eine Zigarette aus der Packung. Konstanze nimmt ihm die Zigarette aus dem Mund. Du wolltest doch nicht mehr rauchen. Entschuldigung, Konstanze. Ich war in Gedanken. Ich dachte an Rotkäppchen. 23.50 Uhr. Es ist noch immer ungewöhnlich warm. Die Gespräche der Gäste sind leiser geworden. Es wird ruhiger. Konstanze sieht Patrick an. Gehen wir nach Hause? Zu dir natürlich. Patrick drückt die Hand seiner Freundin. Gerne. Kurz nach Mitternacht sind sie in der Wohnung in der Lindenstraße.